Erster, ich stelle euch unsere Schwester Phoebe vor, die in der Gemeinde in Kenchre dient. Zweiter, bitte nehmt sie im Herrn so auf, wie es sich für Gläubige gehört, und helft ihr bei allem, was sie braucht. Denn sie hat vielen geholfen, auch mir persönlich. Dritter, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Vierter, sie haben ihr Leben für mich riskiert, nicht nur ich danke ihnen, sondern auch alle Gemeinden der Nichtjuden. Fünfter, grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Grüßt meinen lieben Epenetus, er war der erste Mensch in Asien, der an Christus glaubte. Sechster, grüßt Maria, die sich sehr für euch eingesetzt hat. Siebter, grüßt Andronikus und Junias, die zu meiner Familie gehören und mit mir im Gefängnis waren. Sie sind bekannte Apostel und waren schon vor mir Christen. Achter, grüßt Ampliatus, meinen lieben Bruder im Herrn. Neunter, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen lieben Stachis. Zehnter, grüßt Apelles, der sich in Christus bewährt hat. Grüßt die Leute aus dem Haus des Aristobulus. Elfter, grüßt Herodion, der zu meiner Familie gehört. Grüßt die Christen aus dem Haus des Narkissus. Zwölfter, grüßt Tryphäna und Tryphosa, die hart für den Herrn arbeiten. 13. grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch für mich wie eine Mutter ist. 14. grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas und Hermas sowie die Brüder, die bei ihnen sind. 15. grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, Olympas und alle Gläubigen, die bei ihnen sind. 16. grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Alle Gemeinden Christi senden euch Grüße. 17. meine Brüder, ich warne euch, achtet auf die Menschen, die Streit und Probleme verursachen und sich gegen die Lehre stellen, die ihr gelernt habt. Geht ihnen aus dem Weg. 18. denn solche Menschen dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern nur ihren eigenen Wünschen. Mit ihren schmeichelhaften Worten und schönen Reden täuschen sie die Herzen der Menschen, die nichts Böses ahnen. 19. jeder weiß von eurem Gehorsam, deshalb freue ich mich über euch. Ich möchte, dass ihr klug seid, wenn es um das Gute geht, aber unschuldig, wenn es um das Böse geht. 20. der Gott des Friedens wird den Satan bald unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. 21. Timotheus, mein Mitarbeiter, grüßt euch, und auch Lucius, Jason und Sosipatrus, die zu meiner Familie gehören. 22. ich, Tertius, der diesen Brief schreibt, grüße euch im Herrn. 23. Gaius, mein Gastgeber, grüßt euch, er ist auch der Gastgeber für die ganze Gemeinde. Erastus, der Stadtkämmerer, und unser Bruder Quartus grüßen euch ebenfalls. 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 25. Gott kann euch stärken durch meine gute Nachricht und durch die Botschaft von Jesus Christus. Diese Botschaft ist ein Geheimnis, das viele Jahrhunderte lang verborgen war. 26. Aber jetzt wurde es durch die Schriften der Propheten offenbart, so wie es der ewige Gott befohlen hat. Es wurde allen Völkern bekannt gemacht, damit sie glauben und gehorsam sind. 27. Diesem Gott, der allein weise ist, sei durch Jesus Christus Ehre für immer. Amen.